zur Beileidsbekundung zum Tod von Professor Dr. Ri Ho-kyung, Mitglied der Akademie und Forscher der Zweistelle Hamong der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, schickte Marschall Kim Jong-un am 15. Februar an den Katafalk vom Verstorbenen einen Kranz.